Also, mein Name ist Kurt Bader. Ich war die letzten 30 Jahre in der Ausbildung von Sozialarbeit und Sozialpädagogen in Lüneburg. War mal im legendären SUFGI-Projekt mit Jaus zusammen, mit Jaus Holzgang zusammen, der Theorie-Praxis-Konferenz. Wir haben eine ganze Menge Tribunale und Veranstaltungen zur Psychiatrie gemacht. Schwerpunkt von mir war in den letzten 15 Jahren Psychiatrie und Gemeinwesenarbeit. Wir haben Psychoseseminare organisiert. Das ist dieser Begriff, wenn ihr Fragen habt, fragt das für mich. Also wir haben eine ganze Menge im Bereich Psychiatrie gemacht. So, eigentlich sollte ich das Buch vorstellen. Das ist in der Kiste drin. Wir haben jetzt ein Buch rausgebracht zur alltäglichen Lebensführung. Und dann habe ich mir gedacht, das ist vielleicht ein bisschen zu karg und zu trocken. Und wollte eigentlich auf einen speziellen Punkt im Rahmen von der Bedarfsstudie. Im Rahmen von alltäglicher Lebensführung eingehen, und zwar vor allem auf die methodische Seite, nämlich die Art und Weise, wie soziale Selbstverständigung laufen kann. Und das ist meiner Meinung nach ein sehr gleichberechtigter Dialog. Und deswegen will ich zunächst einmal zwei Praxisbeispiele skizzieren. Und zwar den Multilog, den der Heinz Mölders in den Niederlanden macht. Und eine Runde, die wir in Lüneburg machen seit einiger Zeit. Und dann wollte ich eigentlich auch genauer auf die Fragestellung eingehen, wie sieht es denn aus mit Bedingungen, die es ermöglichen, sich selbst zu entfalten. So, ich fange mal an mit einem Zitat von Hakan Nesser. Ich weiß nicht, ob ihr Kriminalromane lest. Ich lese ja gern Kriminalromane. Der Hakan Nesser hat den Himmel über London, das ist ein schwedischer Krimi-Autor, geschrieben, Zitat, er wusste, dass er auf einem schmalen Grat über dem Meer der Geisteskrankheiten balancierte. Aber vielleicht ging es allen Menschen so. Auch das dachte er. Vielleicht balancieren sie alle. So. Der Heinz macht Multilog, ich zitiere mal aus dem Büchlein, sehr handlich, kann man überall mitnehmen. Heinz schreibt zum Multilog, das ist ein niedrigschwelliges Angebot, um sich über problematische Alltagserfahrungen zu verständigen und steht für viele Stimmen, sollen Gehör verschafft werden. Das ist sozusagen die eine Stellungnahme. Die zweite Stellungnahme, es geht um einen sicheren Raum. Zugunsten eines sicheren Raumes sollen die Erfahrungen des jeweils anderen nicht beurteilt werden. Auch das Erteilen von Ratschlägen wird vermieden. Stattdessen sollen die Teilnehmer durch die eingebrachten Erfahrungen angeregt werden, eigene Erfahrungen aus ihrem Alltagsleben zu reflektieren und zur Sprache zu bringen. Das ist sozusagen die Kernaussage für Multilog, also über psychisches Leid zu reden, ohne zu bewerten, ohne Ratschläge zu geben, also sich mit einem bestimmten Respekt zu begegnen. Zitat von Heinz noch, es geht also um die Überwindung der Verabsolutierung der eigenen Sichtweisen. Das ist, glaube ich, ein ganz wesentlicher Punkt, an dem, glaube ich, Psychologen und andere ein bisschen leiden, sodass die unterschiedlichen Sichtweisen als unterschiedliche Perspektiven auf die gleiche Realität erkennbar werden. Also es geht darum, wie gehen wir mit Unterschieden um. Als ich meinen Beziehungskonflikt hatte und zu Ole 3 gegangen bin und mich beklagt hat, hat er gesagt, dort wo es klappt zwischen dir und deiner Freundin, ist ja gut, aber das Wesentliche ist, wie geht er mit Unterschieden um. Also die Unterschiede auf die verschiedenen Situationen. So, Heinz macht eine ganze Menge Sachen seit 20 Jahren. Ich habe Heinz nochmal angemeldet, beziehungsweise den gefragt, als ich jetzt in Amsterdam war, wie er zu diesem Multilog Veranstaltungen steht. So, Heinz hat mir geschrieben, lieber Kurt, seit 98 betreue ich jährlich 40 Multilog-Gruppen mit rund 15 Teilnehmerinnen. Dazu kann man noch treffen mit bis zu 50 Teilnehmerinnen auf Konferenzen und Anlässen. Er hat unlängst mit Studentinnen in Braunschweig-Wolfenbüttel gearbeitet mit dem Multilog und macht eigentlich dazu sehr positive Erfahrungen. Also das heißt, es ging sehr gut mit den Studentinnen und Studenten. Es wurden Erfahrungen aus dem Alltag mit psychischem Leid eingebracht. Und Heinz arbeitet weiter mit dieser Konzeption, die sich auf kritische Psychologie bezieht. Ein Artikel in dem Buch. Berichte von Heinz zum Multilog. Zweite Praxissituation. Wir haben in Lüneburg ein Treffen seit ca. 7-8 Jahren. 5 bis 6 Leute, die sich relativ gut kennen, die mehr oder minder eng befreundet sind. Wir haben ganz verschiedene Themen diskutiert in der letzten Zeit. Ich zitiere mal ein paar. Also, wie gehen wir mit Tod um und den Überlegungen zu Tod? Stellen wir die Familie? Wann korrumpiere ich mich im beruflichen Leben und auch im privaten? Berufsentscheidungen, berufliche Probleme, Vaterposition, welche Anforderungen, welche Schwierigkeiten bestehen da? Wann haben wir bewusste Entscheidungen getroffen, Partnerkonflikte und. Das ist das Lüneburger Treffen, nennt sich Lektorin Praxistreffen. Wir treffen uns alle 4 Wochen, 2 bis 3 Stunden, wenn die Konzentration nachlässt, hören wir auf. Meistens gibt es immer ein leckeres Essen dazu, also wir steigen relativ locker ein und die Erfahrung ist eigentlich sehr, sehr positiv. Es werden keine kritisch psychologischen Kategorien diskutiert, sondern wir gehen also auf Fragestellungen ein und sind, glaube ich, relativ offen, bis es zu einem Konflikt kam. Der Konflikt entstand zwischen 2 Teilnehmern, und zwar außerhalb des Bereiches, ziemlich heftig in Zusammenarbeit mit der Arbeit mit Geflüchteten. Wir haben den Konflikt, ja, komm mal, nimm gerne Platz, sagt der Optiker. Wir haben versucht, den Konflikt rauszuhalten, dann war aber das Bestreben stark, den Konflikt in der Gruppe zu lösen. Die Voraussetzungen waren eigentlich denkbar gut, wir kennen uns alle gut, wir haben Beratungs-Coaching-Erfahrung, also ziemlich optimal. Der Konflikt eskalierte in der Gruppe, weil auf der einen Seite die beiden versucht haben, die anderen sozusagen als Stellvertreter, als Unterstützer zu suchen. Die haben sich da rausgehalten, haben überhaupt nichts gesagt. Das Ergebnis des Konfliktes war, dass einer von den beiden Betroffenen gesagt hat, er findet keinen Schutz mehr in der Gruppe, er kann sich nicht mehr entäußern, er will mit dem anderen nichts mehr zu tun haben und die Gruppe verlassen. Also kein Schutz, obwohl ziemlich optimale Bedingungen. Ja, und damit komme ich jetzt zum zweiten Punkt. Frage Schutz. Welchen Schutz braucht man, um über psychisches Leid oder psychische Erfahrungen oder Alltagserfahrungen zu sprechen? Ich habe im Zusammenhang mit der Anmeldung der Veranstaltung ein Schreiben des Vorbereitungsteams bekommen. Ich zitiere: Wir lehnen es ab, wenn Betroffene von psychotischen Erleben oder anderen psychischen Leiden spontan dazu aufgefordert werden, von ihren Erfahrungen zu berichten. Nach unserer Auffassung bietet die Ferienuni, also hier, keinen ausreichenden geschützten und vorbereiteten Raum, in dem solche Aufforderungen zur Selbstöffnung zu verantworten sind. Diesbezüglich würden wir bitten, unsere Bedenken zu respektieren. Das war das Anliegen des Vorbereitungsteams. So, zunächst einmal habe ich mich gewundert, dann habe ich mich ein bisschen geärgert, das Ganze geht auf einen Konflikt vor 2 Jahren zurück, der aber nicht ausgetragen wurde. Und dann habe ich mir gedacht, das kann man doch eigentlich nicht als Fragestellung interessanter Art und Weise doch aufnehmen. Also wir reden jetzt im Weiteren, höchstens eine halbe Stunde mit der Stimme, damit man darüber, welcher Schutz notwendig ist, um sich zu öffnen, um über psychische Alltagserfahrungen zu sprechen. Ich habe auch noch was drauf. So, also zunächst einmal, was ist denn alltägliche Lebensführung und insbesondere was ist soziale Selbstverständigung? Ich zitiere mir von Ute Osterkamp, mit der ich zusammen in den letzten Jahren auch in einer Lebensführungsgruppe in Berlin immer mitgetroffen habe. Ute sagt zur sozialen Selbstverständigung: Es gilt, einen metasubjektiven Verständigungsrahmen zu schaffen, der es ermöglicht, sich auf die Handlungsgründe anderer einzulassen. Und es schließt die Einsicht in die Begrenztheit des eigenen Wissens über die Handlungsgründe der anderen und damit die Notwendigkeit ein, diese am Prozess der sozialen Selbstverständigung zu beteiligen. Das ist knapp die Position von Ute. Klaus Holzkamp schreibt dazu: Alltägliche Lebensführung ist zwar die Basis für alles Weitere, du ziehst meine Existenz an, zurückgedrängt, sie hilft mir sozusagen den Rücken frei, das ist also das, was ich jeden Tag mache, die Routine. Aber das Eigentliche, nämlich Produktivität, Rausch, Glück, Sinnerfüllung, steht dennoch quasi senkrecht zu dieser Zyklizität der Lebensführung. So, wesentlich, denke ich, für den verspielten Prozess ist, jetzt zitiere ich mal nicht in Bezug auf Klaus: Der Prozess sozialer Selbstverständigung ist ein dialogischer Prozess. Also dialogisch, sein Ablauf ist nicht vorwegplanbar, weil es von der konkreten Situation abhängt. Ich weiß nicht, ob ihr Paulo Freire kennt. Paulo Freire hat in den 50er, 60er, 70er Jahren in Lateinamerika Alphabetisierung gemacht. Uraltes Buch, empfehle ich dringend, Pädagogik der Unterdrückten. Da zeigt der Paulo Freire, wie man im Rahmen von Alphabetisierung einen Dialog gehen kann. Er geht zu den Leuten hin, versucht mit den Menschen für sie existenzielle Themen herauszuarbeiten, fährt mit Vertretern zurück, kodiert die und fährt dann zurück und macht die Alphabetisierung im Rahmen eines Dekodierungsprozesses. Das ist für mich ein sehr schönes Beispiel, wie man sich wechselseitig ernst nehmen muss und wechselseitig aus ganz unterschiedlichen Positionen zueinander kommen kann. So, das heißt, das Wesentliche ist, glaube ich, eine bestimmte Haltung, die man hat. Die Haltung heißt Respekt. Respekt vor den Positionen anderer, auch wenn sie unterschiedlich und wenn sie gegensätzlich sind. Und damit die Voraussetzung, Vertrauen zu schaffen. Also diese beiden Begriffe Respekt und Vertrauen sind für mich zentral für den Prozess sozialer Selbstverständigung und ist eigentlich die Voraussetzung für den sogenannten Schutz, der in dem Anliegen des Vorbereitungsteams formuliert worden ist. Und der für mich auch in den Erfahrungen, also egal ob mit Geflüchteten oder mit Menschen mit psychischem Leid, aus unseren Bereichen zu tun habe, was wichtig ist. Ganz abgesehen natürlich von der Beziehungssituation. So, also, wenn es darum geht, jetzt haben wir kurz skizziert, soziale Selbstverständigung ist wesentliches methodisches Mittel im Rahmen von alltäglicher Lebensführung. Was wird denn befürchtet? Befürchtet wird, wenn man miteinander zu tun hat und wofür Schutz wichtig ist, Scham, Entblößung, möglicherweise traumatischer Situationen, psychische, möglicherweise körperliche Verletzungen, Unverständnis, Unglauben, Abbruch der Kommunikation, Trauer, Ausflippen, Aggression und so weiter. Das sind sozusagen die Momente, vor denen man geschützt werden sollte. Wer verspricht den Schutzraum? Dreimal dürft ihr raten. Es sind natürlich die Psychologen und Psychologinnen und die Therapeuten. Also die behaupten von sich, sie würden den entsprechenden Schutzraum geben. Auf keinen Fall die Ferienuniversität Köln-Schutzschule. So, nun gut, dann kann man jetzt einmal gucken im nächsten Schritt, was sind denn die Schutzmittel? Also wodurch kann ich diesen Schutz aufrechterhalten? Da ist zunächst einmal das Studium, also die Qualifizierung, um Menschen zu schützen. Dann stellt sich die Frage, was wird im Psychologiestudium gelernt und wie wird es gelernt? Der Athanasius, Navratis und der Ernst Schraube haben was zur Lehre und zum Lernen, zum Verhältnis in dem Buch geschrieben. Ich zitiere mal. Also angelegt ist auch im Psychologiestudium, die Individuen sollen sich durch Lernen verändern. Hallo. Das ist einmal klar. So, ich zitiere weiter. Solche theoretischen Einschränkungen des Lernhandelns auf passive oder aktive Aneignung, verstanden lediglich als Verinnerlichung eines vorgegebenen autoritativen Wissens, soll vorkommen, auch in der kritischen Psychologie. Also gibt es Leute, die sagen, ich verfüge über ein Wissen und ihr seid jetzt dazu da, euch dieses Wissen anzueignen. Möglicherweise prüfen wir das auch, ob ihr das auch richtig gut und effektiv gemacht habt. Also, diese Verinnerlichung erlaubt jedoch für Lernsubjekte die Einübung nur ganz bestimmter Beziehungen zwischen Lernen und Erkenntnis. Eine gehorsame Beziehung der Unterordnung an Angestelltenverhältnis. Also Studierende als Angestellte der Lehrenden und das völlig unabhängig davon, ob es sich beim Lerninhalt um heilige Schriften handelt oder um kritische Textbücher. Aber auch unabhängig von den jeweiligen persönlichen Absichten der Lehrenden und lernenden Subjekte. So, das ist die Situation üblicherweise beim Lernen. Angestrebt werden nach Klaus Holzkamp folgende Situation. Klaus spricht von kooperativen Lernen und bezeichnet es folgendermaßen. Kooperatives Lernen sind interpersonale Lernverhältnisse, in welchem Interesse unbehinderten, expansiven Lernens, Asymmetrien des Wissens oder des Könnens der Beteiligten, zwar nicht beseitigt, aber jederzeit durch wissenssuchende Fragen erreichbar und begründungspflichtig sind. Wobei die besseren Argumente, also jetzt von Moros oder von Meretz oder von mir, nicht mehr an überlegene Personen gebunden erscheinen, sondern von Person zu Person wechseln können. Das ist sozusagen die Vorstellung von kooperativen Lernen. Und wenn ihr euch jetzt bezieht und in Erinnerung ruft, was ist soziale Selbstverständigung, gleichberechtigter Prozess, dann stellt sich natürlich die Frage, in welchen Lernverhältnissen wird soziale Selbstverständigung geübt oder gelernt oder vermittelt und ähnliches. Also, wo findet die statt im Studium, in dem Fall im Psychologiestudium? Ist es ausreichend, wie hier auch probiert wird, in 2 Stunden kritisch-psychologische Kategorien zu vermitteln und nachdem diese Vermittlung passiert, von oben nach unten, also die Studierenden, Angestellten der Lehrenden, wird dann das Experiment versucht, soziale Selbstverständigung zu machen. Reicht das aus? Also kann sowas wie eine Haltung, wie Respekt gelernt werden? Und wenn ja, wie? Und worauf basieren eigentlich die universitären Vertrauensprozesse? Gibt es ein Vertrauen zwischen Lehrenden und Lernenden? Das bezieht sich natürlich auch auf die Ausführungen von mir jetzt. Also was ich jetzt mache, ist genau das, was ich kritisiere. Mir ist nichts Besseres eingefallen. Deswegen muss man da vielleicht ein bisschen fruchtbar mit Fantasie rangehen. Also wir haben einmal, ich war früher Architekt, wir haben einen Leitspruch gehabt, Form follows Function, also die Form folgt der Funktion. Die Frage ist, wenn es um Subjektwissenschaft geht, wie sieht die Form aus der Vermittlung? Ich glaube, das, was in den Ferienuniversitäten, ich habe ganz viele erlebt, passiert, ist die traditionelle, übliche Form von oben nach unten. Und dann wird, wie auch hier, anschließend noch eine Diskussion angetreten. Also, Frage, Qualifizierung von Psychologinnen und Psychologen. Was bietet dieses Studium, diese Qualifizierungsschleife für eine Haltung, die von Respekt und Vertrauen bestimmt ist und die als Voraussetzung und Ergebnis von sozialer Selbstverständlichkeit passieren kann? Das darf ich jetzt nicht. Ja? Dieser Satz, der war mir jetzt zu kompliziert. Der war doch zu kompliziert. Also, Psychologiestudium, Frage, wenn Respekt, Vertrauen zum Beispiel als Haltung ganz wichtig ist für den Aspekt soziale Selbstverständigung, was bietet das Studium? Wo gibt es Behinderungen? Was kann man verändern? Wie müsste oder sollte oder könnte die Vermittlung anders aussehen als bisher üblich? Sozusagen kanalisiert von oben nach unten. Kathedervorlesung, auch wenn man im Kreis sitzt. Das, was ich jetzt mache, ist genau das, was ich selbst kritisiere. Also, Fragezeichen zur Qualifizierung von Psychologinnen oder auch anderen, also auch Psychologinnen, die haben ja auch damit Menschen zu tun, vermutlich. Und jetzt mal zum zweiten Bereich, therapeutische Praxis. Also, wenn man Fragezeichen zur Schutzfunktion von Ausbildung von Psychologinnen und Psychologen gemacht. Jetzt gucken wir uns die Praxis an. Also, was wird versprochen? Es wird versprochen in der therapeutischen Praxis Verständnis. Es wird versprochen Offenheit. Gleichberechtigung wird nicht angestrebt. Dialogbereitschaft wird nicht angestrebt, sage ich jetzt mal. Intimitätsschutz wird versprochen, aber wenn ihr Kolleginnen und Kollegen kennt, die erzählen ganz gern über ihre Anekdoten, ohne Namen zu nennen, aber man kriegt einen Einblick. Also Fragezeichen zum Intimitätsschutz. Gibt es eine Umkehrbarkeit? Also, gibt es ein Verhältnis, wo die Klientel aus ihrer Lebenssituation berichtet und die Therapeuten aus ihrer Lebenssituation berichtet? Gibt es nicht. Also kategorisch abgelehnt in der Psychoanalyse, nicht geübt in kritisch-psychologischen Bereichen. Also ob jetzt die Nacht furchtbar war für den Therapeuten, ob es Schwierigkeiten der Kinder in der Schule gibt, ob er fast einen Verkehrsunfall vor der therapeutischen Sitzung hatte, das steht alles nicht zur Diskussion, sondern die Tür wird zugemacht und der Klient, die Klientin wird gebeten, sich zu öffnen. Rücksichtnahme bedingt, auch als Versprechen, und die Heilung ist völlig unklar. Frage, wo liegt da das Verhältnis von Respekt und Vertrauen im wechselseitigen Verhältnis? Man könnte natürlich auf die Idee kommen, des Settings, also der abgeschlossene Raum, ein paar geschmackvolle Bilder, eine Pflanze in der Ecke, die Uhr hinter dem Rücken des Klienten, damit der Therapeut immer gucken kann, wann er aufhören soll. Die Taschentücher für Weinanfälle links im Griff. Ist das Setting, und die Tür ist zu, ist klar. Ist das Setting eines, was schutzversprechend ist? Frage. Also das heißt, es ist für den Therapeuten eine berufliche Alltagssituation, und ist für die Klientel in der Regel eine Sondersituation. Also bevor man sich zum Therapeuten, zur Therapeutin begibt, muss man schon einige psychische Hürden überwinden. Frage wäre, hat das Verhältnis Auswirkungen? Das ist für den einen eine Alltagssituation, ist für den anderen eine Sondersituation. Ich zitiere mal aus dem Aufsatz von Ole, von Ole Dreier, aus dem Buch. Subjekte befinden sich nicht nur in einer Situation, also in der Situation jetzt 10 bis 10.45 Therapie. Ihre unmittelbare Situation ist ein besonderer Teil ihres Alltagslebens. Die subjektive Bedeutung einer Situation und wie ein Subjekt sich darin engagiert, hängen davon ab, welchen Teil seines Alltagslebens sie ausmachen. Also, welcher Teil für den Klienten ist die Therapie, in welchem Verhältnis steht die zu anderen Situationen, aber genauso für den Therapeuten. Also hängt er schon beim Hals raus, ist es Routine, freut er sich auf den Klienten, hat er Schiss und. Wir müssen daher begreifen, wie ein Subjekt sein Alltagsleben lebt, auch bezogen auf beide, und eine Situation als dazugehörig begreifen. Sein Alltagsleben und nicht die eine Situation ist die Grundlage der Bildung von Subjektivität und Erfahrung. Also Ole weist ganz, ganz dezidiert darauf hin, dass es nicht darum geht, und das jetzt über eine Überschreitung dessen, was Klaus Holzkamp und auch Ute geschrieben hat, es geht um mehr als um die eine Situation, die angeblich metasubjektiven Verständigungscharakter hat, sondern es geht um die Gesamtheit des Alltagslebens. Und zwar aller Beteiligten. So, Ole zitiert weiter, ich finde den Aufsatz hervorragend von Ole, auch wenn er ein bisschen dänisch-deutsch ist. Im komplexen Alltagsleben von Personen ist vieles von größerer Bedeutung als das Verfolgen von Anliegen, die etwa mit einer zeitweiligen Teilnahme an Therapiesitzungen verbunden ist. Also was Ole in der letzten Zeit gemacht hat, ist, wenn er Therapie verabreicht, dass eine Kollegin in die Familie der Klienten schickt und fragt, was hat sich dort verändert. Und ganz oft passiert, dass in der Familie sich Veränderungen ergeben, und wenn man das nicht weiß, dann die Auswirkungen der Therapie fälschlicherweise auf die Therapiesituation bezogen werden. Also das heißt, es geht eigentlich um die Erfassung des Gesamtraums. Das sagt Ole, und ich würde sagen, da hat er recht. Noch ein Zitat von ihm: So lernen Klienten, die eine Therapie besuchen, aus vielen Quellen, an vielen Orten, über ihre therapiebezogenen Fragestellungen, ihre Selbstverständnisse und nicht nur in ihren Therapiegesprächen. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, über den Tellerrand, über die geschlossene Tür, über den geschlossenen Raum hinaus, sich zu vergegenwärtigen, wie das Alltagsleben aussieht. Also, wenn das nicht passiert, wenn in der und üblicherweise, also wenn jetzt hier das Anliegen formuliert wird, nicht über Situationen psychischen Leids zu reden, auch nicht über andere Situationen, also sie nicht zu öffnen, dann stellt sich natürlich schon die Frage, in welchen Situationen passiert es auch, wie kann man die Situation hier reinbringen, oder auch, wie kann man aus der Situation rausgehen. Also kein Mensch sagt und schreibt vor, dass Therapie nur zwischen 10 und 10.45 Uhr alle 2 Wochen in einem bestimmten Raum stattfindet. Ich habe einmal Erfahrung gemacht, da haben aus Raumgründen in Osnabrück die Therapeuten ihre Sitzungen mit den Jugendlichen ins Jugendzentrum verlegen müssen. Und die Situation im Jugendzentrum war völlig andere. Die Jugendlichen haben gesehen, wer da reinkommt, haben ihre Freunde gefragt, was sie da tun, haben darüber gesprochen. Plötzlich war eine offene Situation, aber die Therapeuten waren der Meinung, ihre schutzheiligen Räume sind wichtig, und nachdem die renoviert waren, sind sie wieder aus dem Jugendzentrum raus und wieder in ihre Therapieräume zurück. So, also das heißt, wir haben festgestellt, oder ich habe festgestellt, dass die Qualifizierungssituation nicht angemessen auf Schutz vorbereitet, und ich stelle in Frage, ob die Therapeutensituation, wie sie üblicherweise ist, Schutz bietet. Den Schutz, der in dem Anliegen der Vorbereitungsgruppe ausgesprochen wird und von dem gesagt wird, also hier nicht vorhanden. Hier kein Respekt, hier kein Vertrauen, hier kein Interesse am anderen, sondern eindimensionale Vermittlung. Abschließende Fragen. Also, gibt es noch gemeinsames Interesse von Therapeuten zu Therapierenden? Das könnte ein Ansatzpunkt sein, so im Sinne einer dritten gemeinsamen Sache, sich darüber mit zu verständigen, was üblicherweise nicht passiert, und es ist klar. Ist eine beschützende Therapie ein notwendiger Schutzraum oder ist beschützende Therapie eine Käseglocke? Ein leeres Versprechen. In welchem Verhältnis steht eine solch beschützende Therapie zu dem Aspekt metasubjektiver Verständigungsrahmen, also Überschreitung der Individualität? Schließt solche Therapie soziale Selbstverständigung aus, behindert sie? Oder andersrum, ist es einfach notwendiger Schutzraum unter Anführungszeichen für Heilung? Also wir brauchen keine soziale Selbstverständigung in Therapie, die behindert Therapie, weil es ja bedeutet Öffnung von beiden Seiten. So in dem Zusammenhang ein bisschen zugespitzt ist ein Schutzversprechen von Psychologinnen und Psychologen, eine Anmaßung, eine Selbstüberschätzung. Ist es eine Entmündigung oder ist dieses Schutzversprechen, gerechtfertigt? So, und im Zusammenhang ist vielleicht das Konzept alltägliche Lebensführung und eine Orientierung, eine methodische Orientierung an soziale Selbstverständigung dysfunktional für Therapie. Kann man sagen, das ist ein ganz nettes Konzept, was der Klaus da in seinen letzten Lebensjahren entwickelt hat, aber für Therapie leider nicht zu gebrauchen. Auch für die Qualifizierung von Psychologie- oder Sozialarbeitsstudenten leider nicht zu gebrauchen. Vielleicht für Beziehungskonstellationen. So, zugespitzt formuliert kann man ja fragen, ist vielleicht der vertretene Schutz von Therapeuten Selbstschutz? Also schützen die Therapeuten sich auf diese Weise vor der Klientel? Also ich müsste dann als Therapeut ein bisschen was von mir erzählen. Aber die armen Klienten sind ja zu schützen. Und da kann ich die nicht noch belasten mit irgendwelchen Problematiken oder Fragestellungen aus meinem eigenen Alltagsleben. Geht nicht. So, zu Beginn habe ich ja den H.K. Nesser zitiert. Ich formuliere sein Zitat ein bisschen anders. Vielleicht balancieren wir alle über einen mehr psychischen Leid, würde ich sagen. Wenn wir nun alle psychisches Leid haben, das wäre ja nun totale Überraschung in Zeiten des Kapitalismus, in Zeiten der AfD, in Zeiten der Geflüchtetenproblematik, in Zeiten der Kriege, in Zeiten des Neoliberalismus, dass wir kein psychisches Leid haben. Was brauchen wir denn für Schutzräume? Außerhalb von Therapie. Also wenn ihr euch jetzt zugespitzte Situation vorstellt, Gruppenprüfung an der Uni über geschlechtsspezifische Emanzipation, zwei Jungs und zwei Studentinnen, es wird heiß diskutiert und dann sagen die Jungs zu den Studentinnen, ihr seid so aufgeregt und super, so richtig drinnen in dem Thema, bei der Prüfung hält ihr bitte den Mund. Das ist ein Schutz für euch, weil wenn ihr in der Prüfungssituation, wo ihr arme Frauen so aufgeregt seid, bleibt lieber ruhig. Das ist sozusagen das Anliegen, was ein bisschen dahinter steht, wenn gesagt wird, keine Aufforderung über psychisches Leid zu reden. Ja, zusammengefasst, meine These wäre, es gibt keinen anderen Schutz für Selbstöffnung über psychisches Leid als Respekt und Vertrauen. Möglicherweise haben die Kollegen von der Vorbereitungsgruppe recht. Möglicherweise ist der Rahmen hier nicht geeignet, um sich über psychisches Leid vielfältiger Art zu verständigen. Und drei Fragen. Soll und kann soziale Selbstverständigung als respektvoller, auf Vertrauen basierender Dialog in die Psychologie-Ausbildung integriert werden? Kann sie Eingang finden? Zweite Frage, und wenn ja, wie? in Therapie? Und dritte Frage, kann die Uni möglicherweise von Praxiserfahrungen außerhalb der Uni etwas lernen? So, ich hoffe, das war nicht zu ironisch. Also ich versuche diesen Aspekt, methodischen Aspekt von sozialer, von Alltagskonzeption, alltäglicher Lebensführung und soziale Selbstverständigung einmal ein bisschen genauer anzugucken, im Hinblick auf, wo gibt es Räume, auch an der Ferienuni, aber auch in der Therapie, wo dieses Konzept praktisch umgesetzt wird. Also ich werde natürlich als Gast niemanden jetzt auffordern, über psychisches Leid zu reden, aber wenn ihr Interesse an einer Diskussion habt, will ich euch nicht hindern. Ja, soweit für kurz einmal ein Ausflug und die Überlegung an eines, der an kritischer Psychologie interessiert ist, aber nicht zum Innerzirkel gehört, sondern eher Außenzirkel. Aber das hat Vor- und Nachteile.